Fünftes Kapitel. Ein Kind auf einem Koffer? Von Pepperl und dem untrüglichen Instinkt der Tiere? Luise fragt, ob sie in der Oper winken darf? Herrn Kapellmeister Palfis kompliziertes Innenleben. Auf dem Hauptbahnhof von München am Bahnsteig 16 ist der Strom der Aussteigenden verebbt. Nur ein einziges Kind steht noch da. Ein Mädchen mit Zöpfen und Zopfschleifen. Bis gestern trug es noch Locken. Bis gestern hieß es Luise Palfi. Es beißt die Zähne fest zusammen. Im Bahnhof einer fremden Stadt auf seine Mutter zu warten, die man nur als Fotografie kennt, das ist kein Kinderspiel. Frau Luise Lotte Palfi, die sich seit ihrer Scheidung wieder Luise Lotte Körner nennt, ist im Verlag der Münchner Illustrierten, wo sie als Bildredakteurin angestellt ist, beruflich aufgehalten worden. Endlich hat sie ein Taxi ergattert. Endlich hat sie eine Bahnsteigkarte erkämpft. Endlich hat sie im Dauerlauf den Bahnsteig 16 erreicht. Der Bahnsteig ist leer. Nein. Ganz hinten sitzt ein kleines Mädchen auf einem Koffer. Die junge Frau rennt los. Lottchen! Mutti! Mein Hausmütterchen, endlich, endlich habe ich dich wieder, Lottchen.